Stadt, ade. Schon scharret mein Rössler mit lustigem Fuß, gezwing meinen letzten entscheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade. Schallende Tönen, mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört. So wird euch auch keines beim Scheiden beschert. So wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün. Ade. Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort. Ade. Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus, mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um. Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade. Sonne, so gehst du zur Ruh. Ade. Nun schimmert der blinkende Sterne Gold, wie windlicher Sternen am Himmel so hold. Durchziehen wir die Welt auch weit und breit. Ihr gebt überall uns das treuige Leid. Ihr gebt überall uns das treuige Leid. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh. Ade. Traurig mit dämmerndem Schein und ladest so freundlich ins Hütchen uns ein. Vorüber, ach, mit mich so manches Mal. Und wer ist denn heute zum letzten Mal? Und wer ist denn heute zum letzten Mal? Ade, du schimmerndes Fenster, dein Hell. Ade. Sterne verhüllt euch grau, ade. Das Fenster, ein trübes, verschimmerndes Licht, ersetzt die unzähligen Sterne mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, die Sterne verhüllt euch grau, ade.